Nicht immer das Neueste und das Coolste und das Beste müssen sein. Zögere also nicht, wenn du ein Lied möchtest vorschlagen, wo vielleicht auch zum Beispiel ein bisschen älteres Lied ist. Tainted Love hat sie auch heute aufs Eins geschafft. Bei uns ist alles möglich. Und das war es für heute in den Zambercharts, Zambo Morn. Da gehen wir dann in unsere Quiz-Schweiz. Du kannst hier innerhalb von unserer Radiostunde mitkommen, mitspielen um einen Preis oder vielleicht sogar die Schatzkiste heben mit ganz vielen Preisen drin. Bei unserer Spielshow Zambo Schatzjäger. Vergiss nicht, du kannst dich auf die auch vorbereiten auf srfzambo.ch. Empfehle dir gut, dort kannst du das Monsterfutter entdecken und auch die Schatzwächter ein paar Mal hintereinander hören. Zambo Schatzjäger moderiert dann auch ich, Mann. Mein Name ist Patrick Stöpper. Für heute noch einen schönen Abend und eine gute Nacht. Salut! Hallo zusammen, ich bin Freya, bin 14 und komme aus Graubünden und mein Wunsch in der Nacht ist es, dass ich irgendwann mal den schwarzen Gurt im Karate habe und mache jetzt schon Karate seit 2,5 Jahren und bin im Moment Blaugurt. Du bist Sambo. SRF Verkehrsinfo. Auf der Nord-Süd-Achse vor dem Gotthardtunnel Richtung Süden 4 km Stau und rund 45 Minuten Wartezeit ab Amsteg. Die Einfahrt Göschenen ist gesperrt. Ebenfalls Stau auf der Passstraße zwischen Göschenen und Andermatt in beiden Richtungen im Baustellenbereich. Und jetzt ist es 8 Uhr. SRF 1 Nachrichten. Der US-Kongress ist dafür, dass Angehörige von Opfern der Anschläge vom 11. September 2001 die Regierung Saudi-Arabiens auf Schadenersatz verklagen können. Das US-Repräsentantenhaus hat einem entsprechenden Gesetz zugestimmt, als zweite Parlamentskammer. Der Senat hatte die Vorlage bereits im Mai einstimmig verabschiedet. US-Präsident Barack Obama hat angekündigt, er werde sein Veto gegen das Gesetz einlegen. In diesem Fall bräuchte es eine Zweidrittelsmehrheit in beiden Parlamentskammern, damit das Gesetz trotzdem in Kraft tritt. Drei Frauen, die gestern in Frankreich unter Terrorverdacht festgenommen worden sind, handelten auf Anweisung von Mitgliedern der Terrormiliz IS in Syrien. Dies erklärte der zuständige Antiterrorstaatsanwalt in Paris. Die drei Frauen hätten sich vollständig der Sache verschrieben, sagte er weiter. Die Festnahmen erfolgten, nachdem in der Pariser Innenstadt ein Auto mit mehreren Gasflaschen und drei Behältern Treibstoff gefunden worden war. Im Norden Syriens sind erneut drei türkische Soldaten ums Leben gekommen, bei einem Angriff auf ihr Fahrzeug, wie die türkische Armee mitteilt. Der Angriff geht offenbar auf das Konto der Terrormiliz IS, deren Sprachrohr Amak berichtete von der Zerstörung eines türkischen Panzers in der syrischen Provinz Aleppo. Erst vor wenigen Tagen waren ebenfalls drei türkische Soldaten bei Kämpfen mit der Terrormiliz IS getötet worden. Die Türkei hatte Ende August Truppen nach Syrien geschickt, um einerseits den IS im Grenzgebiet zu bekämpfen und andererseits die syrischen Kurden zurückzudrängen. Hinter verschlossenen Türen brät der UNO-Sicherheitsrat am Abend über mögliche neue Sanktionen gegen Nordkorea, nach dessen jüngsten Atombombentest heute Morgen. UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon hat die Mitglieder des Sicherheitsrats zuvor dazu aufgerufen, angemessene Schritte gegen das Land einzuleiten. Nordkorea habe mit dem neuerlichen Test ein weiteres Mal schamlos gegen Resolutionen des Sicherheitsrats verstoßen. Die Spirale der Eskalation müsse dringend gestoppt werden, sagte Ban vor Journalisten. Auch US-Präsident Barack Obama verurteilte den bislang fünften Atomwaffentest Nordkoreas seit 2006. Er bezeichnete ihn als schwere Bedrohung für den internationalen Frieden. Das Wetter. Am Abend bleibt es freundlich und meist trocken. Morgen ist es ziemlich sonnig. In den Bergen gibt es Lokalschauer. Es ist erneut sehr warm mit 25 bis 28 Grad. Das waren Nachrichten von Radio SRF, am Mikrofon Dominik Rolli, verantwortlich Janine König. SRF Sport. Mit der Schweizer Eishockey-Meisterschaft, die heute in die erste Runde geht, im Studio der Matthias Winterberg. Aber da wollen wir gar nicht lang bleiben, wenn die Scheibe in der Meisterschaft schon endlich wieder läuft. Auch zu Bern in der Arena ist es losgegangen. Der SC Bern steht dort zum ersten Mal seit dem Meistertitel im letzten Frühling in der Meisterschaft wieder auf dem Eis. Matthias Marti, wie ist der Meister gestartet ins Kantonsderby gegen Langnau? Ja, flott ist losgegangen für den SCB mit 2 Goal. Dort haben nach 44 Sekunden und nach 3 Minuten die beiden neuen Ausländer, der Amerikaner Mark Arcobello und Maxim Norograd, ihre Visitenkarten hinterlassen. Die Tigers sind also kalt duschen worden, haben aber in der 6. Minute vom ersten Powerplay profitiert. Und der Yannick Albrecht hat einen Querpass von Brandon Schinemin, auch er, einen neuen Ausländer bei den Tigers, beim Genoni im Gehäuse den Böck können versenken. So steht es nach etwas mehr als 10 Minuten 2-1 zwischen dem SCB und den SCL Tigers. Ein Traumstart also für die Berner im Derby. Derbyzeit ist auch in Zürich. Kloten spielt auswärts in der Stadt gegen ZSC Lions. Die Lions, die sind ja schon am Mittwoch in die Saison gestartet, haben Ambri Piotta geschlagen. Und André Odasett im Hallenstadion. Sind die ZSC Lions besser eingespielt als Kloten? Vor wenigen Sekunden hätte ich noch gesagt, man merkt keinen allzu grossen Unterschied, aber jetzt muss ich das korrigieren, denn in dem Moment eigentlich, wo man da zu mir geschaltet hat, hat der Inti Bestoni getroffen zugunsten von der ZSC Lions, wo ja aus dem Tessin hier angekommen ist und sich dort damit das wirklich wunderbar eingeführt hat, ist auch herrlich freigespielt worden vom Patrick Bertschi und hat den Böck dann am entfernten Pfosten können versenken, das in der 12. Minute und dort damit also die Führung verzögert, die ein bisschen schmeichelhaft ist, weil Kloten noch durchaus auch ihre Chancen hatten. Allerdings bereits eine Überzahlsituation. Der Santala von Kloten hätte man müssen auf die Strafbank für 2 Minuten und dort hat es dann durchaus 3 valable Chancen gegeben für die Stadtzücher. Also unverdient ist sicher nicht, aber die Kloten spielen bis jetzt erfrischend mit und so hat sich ein Unterspiel in diesen ersten knapp 15 Minuten hier entwickelt. 1-0 also für ZSC Kloten. ZSC Lions gegen Kloten. Ein Goal hat es auch schon in Davos. Das Heimteam führt gegen Ambri Piotta seit der 7. Minute. Getroffen hat der Marc Wieser. Und auch Lugano führt in Zug mit 1-0. In den anderen Stadien hat es noch kein Goal gegeben. Fribourg gegen Genf und Biel gegen Lausanne noch 0-0. So viel Eishockey für den Moment. Merci vielmals. SRF 1. Matthias Winterberg, wir werden dann nach den 9 da wieder aufdatiert, wie es läuft in dieser ersten Vollrunde in der Eishockey-Meisterschaft und gehen aber bis dann ganz woanders hin. Gestern nämlich, vor 50 Jahren, da ist im amerikanischen Fernsehen zum allerersten Mal die Serie Raumschiff Enterprise, auf Englisch Star Trek, ausgestrahlt worden und hat sich zu einer der bekanntesten Fernsehgeschichten entwickelt. Ja, und auch wir gratulieren natürlich dieser Crew und senden rund um den 50. Geburtstag um Hörspiele, die in unerforschten Galaxien und auf fremden Planeten spielen. Heute verschlägt es unser Raumschiff auf den Planet Skylark im 43. Quadrant. Der Privatdetektiv Flint Nichols, der ist auf der Suche nach dem Dr. Antonius Bellini, wo menschenähnliche Roboter, sogenannte Miserlou-Roboter, erfunden hat. Vom alten Erfinder aber fehlt jede Spur. Es gibt Gerüchte, die behaupten, er lebe jetzt auf dem Vergnügungsplanet Valmont Fair. Für die Reise dorthin fehlt dem Flint Nichols aber ein gültiges Visum und ein flugtaugliches Raumschiff. Das ist das Herz von Jane Mansfield. Jetzt hier bei uns bis um 9 Uhr. Ich wusste sofort, dass ich ihn schon mal gesehen hatte. Das war 2 Wochen vorher gewesen, in einem dieser riesigen Nudelrestaurants im Süden von Skylark. Ich saß zwischen 300 plärrenden Chinesen, starrte in den Dampf einer soja-getränkten Nudelsuppe und überlegte, woran mich die Bambussprossen erinnerten. In diesem Moment drang durch das Schmatzen und Schlürfen ein vertrauter Geruch. Ich hatte ihn schon fast vergessen. Es war der Geruch eines Miserlou-Roboters. Entschuldigen Sie, Sir. Wissen Sie, wo der Mann ist, der hier wohnt? Apartment 3606. Ich versuche schon seit einer halben Stunde. Es war diese unverwechselbare Mischung aus Maschinenöl, elektromagnetischer Salbe und einem Schuss Berman 220E. Als Kind hatte sie mich über die dunklen Tage des galaktischen Winters gebracht. Ich will zu Flint Nichols, Sir. Er saß groß und ernst zwischen den winzigen Chinesen wie eine Erscheinung aus einer anderen Welt. Seine Augen mit den langen schwarzen Lidern waren halb geschlossen und es sah so aus, als würde er träumen. Flint Nichols, Investigation in aller Art. Ich habe unten das Schild gelesen. Da sind Sie aber ein echter Glückspilz. Wieso? Flint Nichols, das bin ich. Privatdetektiv auf Skylark, einem dieser verrosteten künstlichen Planeten im 43. Quadranten. Dies ist eine Geschichte aus einer Zeit, die lange vergangen ist. Eine wahre Geschichte aus den letzten Tagen des 23. Jahrhunderts. Nehmen Sie Platz. Was kann ich für Sie tun? Er hatte das Gesicht von Rudolf Valentino. Das schwarze, glatt zurückgekämmte Haar wirkte zwar etwas stumpf, aber sonst schien er in guter Verfassung zu sein. Ich hatte nicht gedacht, dass es überhaupt noch Miserlo-Roboter gab. Der letzte, an den ich mich erinnern konnte, hatte zwischen den Mülltonnen eines Hinterhofs gelegen, ohne Kopf und mit Drähten, die ihm wie tote Eingeweide aus dem aufgeschlitzten Bauch gehangen hatten. Kennen Sie Dr. Antonius Bellini, Sir? Sie meinen den Erfinder? Ja. Soweit ich weiß, ist er seit 15 Jahren tot. Wurde in 1000 Stücke zerrissen und in den Weltraum geschleudert. Das dachte ich auch, Sir. Aber es stimmt nicht. Bellini lebt. Ach ja? Wer behauptet das? Es war im Fernsehen, in einem der chinesischen Kanäle. Man hat ihn gesehen. Auf Skylark? Nein, Sir. In der Nähe eines Ortes namens Wellman Fair. Mein Chinesisch ist leider sehr schlecht, deshalb habe ich nicht alles verstanden. Nur diesen Namen. Wellman Fair. Und den von Bellini natürlich. Sein Geruch betäubte mich wie eine süße Droge. Es kam mir vor, als würde ich mich immer tiefer in einen seltsamen Traum bewegen. Wellman Fair. Bellini. Die Misalu-Roboter. Es war eine Reise zu Orten, die ich seit langem nicht betreten hatte. Ich möchte, dass Sie das überprüfen, Sir. Ich möchte wissen, ob an dieser Geschichte etwas dran ist. Wahrscheinlich nicht. Sie kennen ja das chinesische Fernsehen. Aber vielleicht stimmt es. Und wenn schon, was wollen Sie mit dieser Information anfangen? Wissen Sie nicht, wer ich bin? Oder besser, was ich bin? Doch, natürlich. Dann sehen Sie sich meine Haut an. Meine Fingernägel, meine Zähne. Es kostet mich große Mühe, alles in einem akzeptablen Zustand zu halten. Es gibt kaum noch Ersatzteile. Und die elektromagnetische Salbe, die Chinesen verkaufen, ist verwässert und von schlechter Qualität. Bald werde ich den Verfall nicht mehr aufhalten können. Aber Sie sehen großartig aus. Ich hätte nie gedacht, dass ein Misalu so lange haltbar ist. Ich gehöre zur letzten Generation. Wir waren die Einzigen, die man nach Bellinis Tod nicht sofort verschrottet hat. Aber irgendwann ist es auch für uns zu spät. Und Sie meinen, Bellini kann Ihnen helfen, das zu verhindern? Ja, Sir. Wenn er lebt, dann kann auch ich leben. Gut. Heißt das, Sie machen es? Ja, ich machte es. Ich machte es wegen seines Geruchs und der vielen Erinnerungen. Und weil ich Geld brauchte. Es war der erste Job seit 3 Monaten. Jetzt schlag ihn auf die Nase! Zack, zack! Am nächsten Morgen fuhr ich in die Wantan-Studios und suchte nach Davidov. Ich fand ihn mitten bei der Arbeit. Ich will mehr Blut sehen! Wenn der Typ was auf die Nase kriegt, dann muss die rote Soße nur so spritzen! Also los, Leute! Kleine Pause und dann geht's weiter. Samuel Davidov III. Hatte mit Filmen wie Die Mädchenschlechter von Osaka ein Vermögen verdient. Er war die beste Informationsquelle, die ich hatte. Er kannte jeden und alles und wusste über die neuesten Gerüchte bestens Bescheid. Was kann ich für dich tun, mein Junge? Ich habe da so eine Sache am Wickel. Sagt dir der Name Wellman Fair etwas? Der alte Badeort? Oh mein Gott, da war ich seit einer halben Ewigkeit nicht mehr. Soll ziemlich runtergekommen sein, nur noch Pauschaltourismus und Rentner. Vor ein paar Jahren haben wir da den achten Teil von Mein Sarg kommt zuletzt gedreht. Du meinst diese Geschichte mit der Sängerin? Genau. Ganz am Anfang verliert sie bei einer Verfolgungsjagd ihr Kleid, läuft den Rest der Geschichte in Unterwäsche rum. Einer meiner besten Filme. Dr. Bellini soll in Vermin Fair gesehen worden sein. Du meinst den Erfinder? Der ist doch seit 15 Jahren tot. Angeblich nicht. Ich kenne jemanden, der behauptet, dass er quicklebendig ist. Unmöglich. Der Typ wurde damals in seine Einzelteile zerlegt. Du hast also nichts gehört? Kein Gerücht oder irgendwas? Nichts. Nichts, mein Junge, gar nichts. Ich verließ die Van-Tan-Studios mit dem Gefühl, dass die ganze Sache wie eine bunte Seifenblase zerplatzen würde. Und das bedeutete kein Geld, keinen neuen Anzug und mittags weiterhin Nudelsuppe. Aber vielleicht sollte ich Ihnen erstmal den Ort vorstellen, an dem diese Geschichte beginnt. Schauen Sie aus dem Fenster, während ich mit der Hochbahn zwischen den Wolkenkratzern hindurchfahre. Sie denken, Sie sehen eine Stadt des 20. Jahrhunderts? Chicago oder New York? Oder eine dieser Pappmaché-Städte, die man aus alten Schwarz-Weiß-Filmen kennt? Da haben Sie nicht ganz unrecht. Skylark ist ein Stadtplanet, der in der Umlaufbahn einer milden Uranussonne kreist. Er ist zur selben Zeit entstanden wie die Misalu-Roboter, damals in den Jahren des Revivals. Irgendwann hatte man angefangen, das 20. Jahrhundert wieder zu entdecken. Dieses lang vergessene Jahrhundert mit seinen romantischen, herzzerreißenden, blutigen Geschichten. Ihre Angabe ist Bellini Doktor. Ist das richtig, mein Herr? Ja, und ich hätte gerne eine Zusammenfassung. Es war eigentlich nichts weiter als ein blinkender Aluminiumkasten auf Rollen. Doch wenn der Computer zu sprechen begann, kam es mir vor, als würde ich von Rita Hayworth durch die Bibliothek geführt. Bellini Doktor, Bruder von Bellini Vincent, Teilhaber und kreativer Kopf von Bellini Incorporated, prägte mit seiner Erfindung das Revival des 20. Jahrhunderts. Eine seiner wichtigsten Erfindungen ist der Misalu-Roboter, eine weitere das Vergnügungsschiff. Der Misalu-Roboter wurde als Butler, Chauffeur, Kindermädchen, Gärtner, Busfahrer und in der Gastronomie eingesetzt. Ein Grund für die große Beliebtheit des Misalu-Roboters war sein Aussehen. Die männlichen und weiblichen Varianten glichen berühmten Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts. Ganz besonders erfolgreich waren die Modelle Dean Martin, Esther Williams, Tarzan und Jane Mansfield. Im Folgenden haben Sie die Möglichkeit, die Computeranimation eines Misalu-Roboters abzurufen. Wählen Sie bitte zwischen Roy Rogers, Errol Flynn und Gina Lollobrigida. Mein Misalu hieß Joe 2000. Und sah aus wie Hopalong Cassidy. Er trug einen großen Cowboyhut, zwei verzierte Colts und hatte die schneeweißen Haare und den gütigen Blick des echten Hopi. Er wurde mein bester Freund. Mein Vater war ein erfolgreicher Architekt, der ständig unterwegs war, um in irgendeinem entfernten Quadranten ein neues Hotel oder einen Raumhafen zu bauen. Und meine Mutter hatte genug damit zu tun, ihre Migräne und ihre Liebhaber zu pflegen. Bis ich 18 wurde, lebte ich in der gläsernen Villa meiner Eltern, so einsam wie Charles Foster Kane auf Xanadu. Nächtelang lag ich wach, schaute in die Sterne und stellte mir vor, ich wäre ein Chinese und hätte nicht nur Eltern, sondern auch Großeltern, Tanten, Onkel und Großtanten. Zusammengepfercht würden wir in einem klapprigen Handelsschiff durch die Galaxie reisen und all die fernen Orte besuchen, von denen mir mein Vater Postkarten schickte. Doch dann kam Joe 2000 und vom selben Tag an wollte ich niemals wieder ein Chinese sein. Der Misalu-Roboter wurde auch auf den Vergnügungsschiffen eingesetzt und trug erheblich zu ihrem Erfolg bei. Möchten Sie eine Querverbindung zum Stichwort Vergnügungsschiffe? Ja. Vergnügungsschiffe. Entwickelt von Bellini, Doktor. Zentrales Erholungselement im 7. Jahrzehnt des 23. Jahrhunderts. Große, stadtähnliche Raumschiffe mit integrierten Hotels, Bars, Spielcasinos, Theatern und Varietés. Drücken Sie den roten Knopf und Sie haben die Möglichkeit, die Rekonstruktion einer Tanzbar zu besichtigen. Wählen Sie bitte zwischen dem Savoy Ballroom und dem Hotel Ritz. Das Revival war für mich mehr als nur eine Modewelle. Verkratzte Filme, blecherne Musik und die Vorstellung, einer Frau zu begegnen, die aussah wie Veronica Lake, wurden zum Mittelpunkt meiner Tagträume. Die Partys, die die anderen reichen Kinder veranstalteten, interessierten mich nicht. Ebenso wenig wie ihre Sportraumschiffe, ihre Akne-Probleme oder welches von den Mädchen in meiner Klasse die größten Brüste hatte. Stattdessen ritt ich mit Hope Along Cassidy durch ein computeranimiertes Texas und lernte beidhändig zu schießen. Bellini, Doktor, stirbt beim Zusammenstoß zweier Vergnügungsschiffe. Aufgrund falscher Investitionen steht Bellini Incorporated vor dem Bankrott. Bellini Vincent erhängt sich in seinem Büro. In derselben Nacht kollidieren die beiden Vergnügungsschiffe im Zentrum des 83. Quadranten und brechen auseinander. Es gibt keine Überlebenden. Möchten Sie weitere Querverbindungen abfragen, mein Herr? Ich kann Ihnen die Stichworte Bellini Incorporated oder Bellini Vincent anbieten. Aber ich hatte genug. Davidoff hatte recht. Bellini konnte den Zusammenstoß unmöglich überlebt haben. Hey, Mignon, bist du da? Wenn du da bist, dann nimm ab. Es ist wichtig. Ich dachte, der Fall wäre erledigt. Aber als ich in mein Büro zurückkehrte, hatte Davidoff eine Nachricht hinterlassen. Ich habe mich ein bisschen umgehört. An der Sache mit Bellini scheint tatsächlich was dran zu sein. In der Umlaufbahn von Wyman Fair ist ein altes Vergnügungsschiff aufgetaucht. Irgendein chinesischer Rentner hat das Ding mit seiner Touristenkamera gefilmt und einen riesen Aufstand veranstaltet. Was für eine Überraschung, Sir. Ich habe Sie gar nicht so schnell erwartet. Noch am selben Abend fuhr ich zu der Adresse, die mir der Misalu-Roboter hinterlassen hatte. Zuerst wollte ich es nicht glauben. Es war einer dieser dampfgeschwängerten chinesischen Waschsalons, die aussahen wie die Kulisse für einen Charlie Chan-Film. Haben Sie was rausgefunden? Vielleicht. Ich wusste es. Ich wusste es, Sir Bellini liebt. Immer mit der Ruhe. Ich habe doch noch gar nichts gesagt. Wie kommen Sie überhaupt zu diesem Laden? Ein Gelegenheitskauf. Ich hatte es satt, den ganzen Tag klebrige Suppenteller abzuwaschen. Aber jetzt erzählen Sie doch endlich. Nun, ich habe die Angaben meines Informanten zwar noch nicht überprüft, doch eigentlich ist er sehr zuverlässig. Ja, und? Halten Sie sich fest. In der Umlaufbahn von Vernon Fair wurde das Wrack eines Vergnügungsschiffes gesichtet. Und Dr. Bellini? Keine Spur. Aber die Schiffe wurden doch alle verschrottet. Das habe ich auch gedacht. Andererseits, wenn man die Misalu-Roboter weiterverkauft hat, warum dann nicht auch ein paar von den Schiffen? Auf keinen Fall, Sir. Sie waren einfach zu groß und zu teuer. Man hätte eine ganze Armee von Misalus gebraucht, um sie in Betrieb zu halten. Außerdem hätte ich dann sofort wieder angeheuert. Sie haben auf einem Vergnügungsschiff gearbeitet? Ja, dafür wurde ich konstruiert. Ich war Eintänzer in einem der Nachtclubs. Bitte, Sir. Sie müssen nach Vernon Fair fliegen und herausfinden, ob Bellini auf diesem Schiff ist. Sind Sie verrückt? Dafür habe ich überhaupt keine Lizenz. Ich darf außerhalb von Skylark keine Ermittlungen durchführen. Ich zahle Ihnen jede Summe. Ich habe keine Lust, im Gefängnis zu landen. Aber es geht um Leben und Tod, Sir. Soll das eine Erpressung werden? Warum suchen Sie sich nicht irgendeinen Klempner, der Sie wieder auf Vordermann bringt? Nein, Sir, es ist wirklich unmöglich. Kommen Sie mit. Ich zeige Ihnen den Grund. Ich habe Ihnen nicht die ganze Wahrheit gesagt. Es geht überhaupt nicht um mich. Ich bin vollkommen gesund. Verstehe ich nicht. Warum sind Sie dann so scharf auf Bellini? Es geht um meine Frau. Frau? Soll das etwa heißen, dass Sie verheiratet sind? Nun, sagen wir, ich bin mit dem Herzen verheiratet. Ansonsten ist eine Ehe zwischen Misalu-Robotern leider nicht zulässig. Ich wusste gar nicht, dass ein Misalu so etwas wie ein Herz besitzt. Doch, Sir. Es ist das Zentrum unseres Organismus. Und besteht aus einer winzigen Spule, die sich um sich selbst dreht. Und damit können Sie fühlen? Ja, wussten Sie das nicht, Sir? Die letzte Generation der Misalu-Roboter war eine hochspezialisierte Weiterentwicklung. Um unsere Lebensechtheit zu verstärken, wurde ein spezieller Chip eingebaut, der eine gewisse Gefühlsspanne erlaubt. Sie ist zwar nicht so groß wie beim Menschen, aber für Jane und mich hat es gereicht. Ich liebe sie und werde sie niemals verlassen. Jane? Ja, das ist der Name meiner Frau. Sie ist eine Jane Mansfield-Variante. Ein Netz aus billigen Plastikperlen hing über einem Bett wie ein Baldachin. Als Rudolf Valentino es zur Seite schob, erkannte ich eine Frau, die mit geschlossenen Augen dalag. Ihre langen platinblonden Haare leuchteten wie echtes Gold. Es war Jane Mansfield. Sehen Sie, Sir, die Spule ist einfach durchgebrannt. Vor 2 Wochen gab es einen kleinen Knall, ein paar Funken flogen durch die Luft und sie sackte in meinen Armen zusammen. Ich habe alles versucht, Sir. Ich bin bei jedem chinesischen Schrotthändler gewesen, den es auf Skylark gibt. Aber niemand kann dieses Herz reparieren. Seine Funktionen sind zu kompliziert. Nur Dr. Bellini kann Jane Mansfield noch retten. Er ist der Einzige, der weiß, wie mein Herz wieder zum Schlagen bringt. Aber Bellini ist tot. Ich glaube nicht, dass an dem Gerücht was dran ist. Nein, nein, das kann ich nicht akzeptieren, Sir. Solange es noch Hoffnung gibt, muss ich versuchen, Bellini zu finden. Und Sie müssen mir dabei helfen, Sir. Nein, tut mir leid. Ich habe keine Lust, meine Existenz aufs Spiel zu setzen. Die chinesischen Sheriffs sind nicht gerade zimperlich, wenn sie jemanden bei der illegalen Ausreise erwischen. Bitte, Sir. Ich liebe Jane Mansfield. Wenn sie stirbt, dann kann ich nicht mehr weiterleben. Es dauerte keine 10 Minuten und Valentino hatte mich überzeugt. Ich wusste, dass es ein Fehler war. Aber was konnte ich schon dagegen tun? Immer wenn ich ihn anschaute, kam es mir vor, als würde ich in meine Vergangenheit blicken. Joe 2000 hatte damals mein Leben verändert. Wer weiß, was sonst aus mir geworden wäre. Mein Vater war reich und berühmt. Und es gab eine Zeit, da hätten mir alle Türen offen gestanden. Doch ich wollte nicht in der gläsernen Welt der 100er Quadranten leben. Ich dachte an Geschichten, in denen Männer wegen dem Fußgelenk einer Frau einen Mord begingen und entschied mich für schlechte Nudelsuppen, überfüllte Hochbahnen und den Gestank einer altmodischen Kanalisation. Sind Sie sicher, Sir, dass wir hier richtig sind? Ich denke ja. Es ist die Adresse, die David auf mir gegeben hat. Aber wo sind wir hier, Sir? Spiders Rocket Repair. Ein Schrottplatz für Raumschiffe mit angeschlossenem Ersatzteilservice. Und Sie meinen, hier finden wir was wir brauchen? Was ist los? Hat Sie plötzlich der Mut verlassen? Ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich Skylark offiziell nicht verlassen darf. Also müssen wir uns einen anderen Weg suchen. Sehen Sie, Sir, das ist eine Surfing Bird 500. Das waren die Lufttaxis, mit denen man die Gäste auf die Vergnügungsschiffe transportiert hat. Hey, Sie, Zutritt verboten. Sind Sie Spider? Wer will das wissen? Wir kommen auf Empfehlung von Davidoff. Er sagt, dass wir immer an neuen Kunden interessiert sind. Vielleicht, wenn Sie keine dummen Fragen stellen. Spider war klein und mager, hatte fettige, dünne Haare und ein blasses Jungengesicht. Er wirkte wie eine struppige Maus, die aus Versehen in Hühnerbrühe gefallen war. Nach Wellman Fair? Sind Sie wahnsinnig? Das ist 23 Quadranten entfernt. Außerdem braucht man dazu ein Visum und das ist auf Skylark schwer zu bekommen. Wissen wir alles. Deswegen sind wir hier. Davidov meint, Sie könnten uns weiterhelfen. Naja, Sie bräuchten einen Piloten, der Sie illegal durch den Orbit bringt. Außerdem ein Schiff, das schnell genug ist, die Kontrollen zu überfliegen. Haben Sie ein Angebot für uns? Die Surf and Bird ist morgen früh fertig. Wenn ich es mir recht überlege, könnte sie einen kleinen Testflug gebrauchen. Klingt vernünftig. Wie bitte, Sir? Wir sollen mit diesem Ding da fliegen. Das bricht doch beim Start sofort auseinander. Hey, passen Sie auf, was Sie sagen, ja? Das ist mein Baby. Und ich mag es gar nicht, wenn mein Baby beleidigt wird. Aber Lufttaxis waren nur für den Transfer bestimmt. Man kann damit keine längeren Strecken fliegen. Glauben Sie etwa, sie hat noch den gleichen Motor wie damals? Die geht ab wie ein 12-Zylinder Thunderbird. Es ist nicht einer von diesen chinesischen Nachbauten. Alles original. So wie man sie früher bei der Air Force eingesetzt hat. Sie fliegen uns also nach Warmenfair. Ein bisschen Training kann nicht schaden. Am nächsten Morgen luden wir den leblosen Körper von Jane Mansfield in Davidovs Limousine und fuhren quer durch die Stadt zum Flugplatz. Hier, nimm das, mein Junge. Ich musste sie immerzu anstarren. Mit ihren platinblonden Haaren wirkte sie wie eine dieser Göttinnen in Technicolor, die ich als Junge angebetet hatte. Wenn ihr in Warmenfair angekommen seid, dann geht als erstes zu dieser Adresse. Hotel Kalamazoo? Was sollen wir denn da? Frag nach Magdalena Masowski. Sie arbeitet in der Hotelbar. Als Sängerin. Als wir den achten Teil von meinem Sarkom zuletzt gedreht haben, hatte ich ein kleines Techtelmechtel mit ihr. Sie wird euch bestimmt weiterhelfen. Sie ist noch immer verrückt nach mir. Bist du sicher? Das Ganze ist doch Jahre her. Absolut, mein Junge. Sie weint jede Nacht und wartet darauf, dass ich zurückkomme. Bestell dir einen schönen Gruß. Vielleicht drehen wir den 14. Teil von Mansar, kommt zuletzt wieder in Warmenfair. Festhalten, Jungs. Es geht los. Die Wolkenkratzer von Skylark verschwanden unter uns im Regendunst. Spider umflog die Orbitkontrollen, hüpfte über den Radar der Zollbehörde und stieß hinaus ins schwarze Nichts des Weltalls. Valentino bekam einen kurzen hysterischen Anfall, als Jane Mansfields linke Brust plötzlich aufklappte und ihr Herz beinahe herausgefallen wäre. Aber sonst gab es keine besonderen Vorkommnisse. Die Surfing Bird erreichte ohne Probleme Lichtgeschwindigkeit und glitt sanft von einem Quadranten in den nächsten. Wie geht's ihr? Keine Veränderung, Sir. Manchmal denke ich, sie schläft. Wo haben Sie sich eigentlich kennengelernt? Auf dem Vergnügungsschiff. Sie war eine unserer Bardamen. Wir hatten viele schöne Bardamen. Gloria Swanson, Carol Lombard, Hedy Lamarr, aber Jane Mansfield war die schönste. Als ich sie das erste Mal sah, dachte ich, mein Herz hätte einen Kurzschluss. Ja. Wir waren insgesamt 6 Eintänzer. Douglas Fairbanks, John Barrymore, Al Jolson, Tom Mix, Groucho Marx und ich. Einen später? Nach dem Ende von Bellini Incorporated? Zunächst wurden Jane und ich getrennt. Nachdem man die Vergnügungsschiffe verschrottet hatte, wurden wir in Quadranten verkauft, die weit voneinander entfernt lagen. Ja. Es war grausam, Sir. Ich musste auf einem chinesischen Tiertransporter die Rattenstelle sauber machen. Aber dann hatte ich genug Geld zusammen und konnte mich freikaufen. Und bin sofort nach Skylark gereist. Ich wusste, dass Jane dort in einer Striptease-Bar tanzte. Und nach einem weiteren Jahr konnte ich auch sie freikaufen. Und dann sind wir... Aber sehen Sie schon? Was? Da im Fenster. Ein weißer Planet. Kommen Sie. Ja. Das muss warm und fair sein. Warm und Fair war ein Wüstenplanet, der zwischen zwei Sonnen lag und regelmäßig von Sandstürmen heimgesucht wurde. Der Badeort lag geschützt unter einer gläsernen Kuppel, am Rande eines künstlichen Meeres, das irgendwann mal so blau und strahlend wie die Südsee gewesen sein musste. Inzwischen sah es allerdings etwas grünstichig aus und seine zusammengefallenen Gischtkuppen wirkten wie schmutzige Schlagsahne. Außer ein paar Rentnern, die ihre faltigen Bäuche in die Sonne hielten, war niemand zu sehen. Während Spider im Raumschiff blieb und auf Jane Mansfield aufpasste, gingen Valentino und ich direkt zum Hotel Kalamazoo. Vorsicht, Madam, nicht so hastig. Was denn? Was los? Magdalena Masurski stank nach Whisky, Achselschweiß und billigem Parfum. Und als sie in meinen Armen lag, erkannte ich die wundgekratzten Pickel, die durch ihre Schminke wieder nach oben kamen. Wer sind Sie zum Teufel? Polizei? Was? Ich hab meine Steuern bezahlt, Jungs. Und eine ordentliche Aufenthaltsgenehmigung habe ich auch. Keine Sorge, Madam. Wir sind nicht von der Polizei. Wir sind Freunde von Davidov. Oh, verdammte Scheiße. Dieser alte Schweinepriester lebt noch? Mein Name ist Flint Nichols, Privatdetektiv. Oh mein Gott. Und ich hätte glatt darauf gewettet, dass du ein Filmstar bist. Weißt du, wie du aussiehst, Süßer? Wie Rupert Smith. Dieser Mann hier ist Rudolf Valentino, mein Klient. Davidov sagt, dass Sie uns vielleicht weiterhelfen können. Ach, du kennst doch Rupert Smith, oder? Dieser große, starke, blonde Engländer, der in den ersten Bobby Wong-Filmen den Freund von Bobby Wong gespielt hat. Immer wenn Bobby Wong in der Klemme steckt, kommt Rupert Smith angelaufen, zieht aus der Hose dieses riesengroße Ding von einem Revolver und ballert durch die Gegend. Wow, Baby. Es gab mir jedes Mal eine Stichflamme zwischen die Beine. Sie irren sich, Madam. Wir... Komm, Rupert, gib mir einen Kuss. Ich wollte immer schon mal Rupert Smith küssen. Madam. Okay. Süßer. Um Himmels Willen, Sir, sehen Sie! Oh mein Gott, nicht schon wieder! Dieses Ding geht mir sowas von auf die Nerven! Beeilen Sie sich, Sir! Beeilen Sie sich, wir müssen nach draußen! Magdalena Masurski hatte sich hoffnungslos in mir verknotet und es dauerte eine Weile, bis ich von ihr loskam. Das Einzige, was ich noch sah, war ein riesiges schwarzes Ungetüm, das jenseits der Glasglocke im gelben Dunst der Wüste verschwand. Es stimmt also, Sir. Das Vergnügungsschiff fliegt durch die Umlaufbahn von Warm und Fair. Haben Sie irgendwas erkannt? Nein, es sah aus wie ganz normaler Weltraumschrott. Und das ist es auch, mein Junge. Alles andere ist Quatsch. Diese chinesischen Journalisten haben Schuss in der Birne. Wir müssen auf dieses alte Schiff. Wie bitte? Ja, sonst erfahren wir nie, ob Bellini da oben ist. Und wie wollen Sie das machen? Naja, die Surfing Bird war mal ein Lufttaxi. Wir brauchen nur hinter dem Vergnügungsschiff herzufliegen und anzudocken. Spider wird sich freuen. Das kann teuer werden. Aber es ist unsere einzige Chance. Ich spüre es, Sir. Mein Gefühlschip gibt schon die ganze Zeit so eigenartige Impulse. Bellini ist da oben. Aber ich habe mir noch gedacht, dass mit euch was faul ist. Tut mir leid, Spider. Wir hätten Ihnen gleich die ganze Wahrheit sagen sollen. Für einen normalen Passagier war die Blondine einfach zu weggetreten. Und dann dieser Misalu-Spinner. So, das Ding hält. Mein Baby ist wieder startklar. Und? Machen Sie den Job. Sie müssen nicht glauben, dass ich immer Schrotthändler gewesen bin. Früher bin ich mal für die Air Force geflogen. Ich war bei der Einheit, die 200er-Quadranten entdeckt hat. Hey, warten Sie mal. Spider! Natürlich! Mir kam der Name gleich so bekannt vor. Sie waren damals ein richtiger Held, oder? Yeah. George C. Spider. Der Raumadler. So hat man mich genannt. Hier. Dieses falsche Bein. Das ist ein Geschenk der Air Force. Aber was ich eigentlich erzählen wollte. Man hat mich später in Unehren entlassen. Und was war der Grund? Woher soll ich das wissen? Natürlich eine Frau. Die Liebe, Mann. Kennen Sie General Apopolopoulos? Wer kennt ihn nicht? Der Entdecker des 200er-Quadranten. Der Held von Flamingo 63. Ich war vernarrt in seine Lady. Seit ich sie das erste Mal gesehen hatte, wollte ich sie rumkriegen. Ich habe versucht, das Gefühl zu unterdrücken, aber ich konnte einfach nichts dagegen machen. Leider war sie die Ehefrau meines Generals. Ich hätte sie nicht mal anschauen dürfen. Doch ich war verrückt nach ihr. Und sie war verrückt nach mir. Naja, Sie wissen ja, wie sowas läuft. Sie reißen ihr die Abzeichen von der Jacke und stellen dich öffentlich an den Pranger. Ich verlor meinen Posten und musste nach Skylark in die Verbannung. Und Maria Apopolopoulos? Es gibt keinen Tag, an dem ich nicht an sie gedacht habe. Ich liebe sie noch immer. Und wenn ich an sie denken muss, zerreißt es mir das Herz. Wissen Sie, warum ich Ihnen das alles erzählt habe? Keine Ahnung. Dieser Volltrottel Rudolf Valentino ist zwar ein verdammter Misery. Und wenn Sie mich fragen, dann hätte ich nie gedacht, dass ein Roboter-Arschloch solche Gefühle entwickeln kann. Aber er liebt seine Lady. Er tut alles für sie, damit ihr Herz wieder schlägt. Ich weiß, was man aus Liebe tun kann. Ich bin Romantiker, Mann. Sentimental. Bis auf die Knochen. Heißt das etwa, dass Sie uns bei der Suche nach Bellini helfen? Genau, Mann. Und wenn Sie wollen, können wir sofort starten. Als wir Vermont Fair verließen, tobte über der Glasglocke ein Sandsturm und verwandelte das Licht der beiden Sonnen in milchiges Gelb. Spider katapultierte die Surfing Bird in die Stätte der Umlaufbahn. Und Valentino hatte einige Mühe, den frisch einbalsamierten Körper von Jane Mansfield vor den feinen Sandkörnern zu schützen, die durch die Wände des Raumschiffes nach innen drangen. Bald schwebte das Vergnügungsschiff schwarz und groß vor uns. Seltsam, Mann. Was ist los? Wir haben uns an eine Schleuse gehängt, die mit einem internationalen Code operiert. Und? Das Verrückte ist, dass der Code funktioniert. Soweit ich das beurteilen konnte, sah das Schiff von außen so tot aus wie eine Ente süß-sauer. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass wir die Schleuse aufbrechen müssen. Aber scheinbar gibt es auf dem Schiff noch Strom. Wo sind wir hier? Das ist deine Tanzbar, Sir. Genauso eine wie die, in der ich gearbeitet habe. Sehen Sie da drüben? Das ist die Bühne für das Orchester. Die einen Tänzer standen an der Bar, ließen sich zu einem Drink einladen und warteten darauf, dass die langsamen Stücke anfingen. Dann flüsterten sie den Damen ein Kompliment ins Ohr und nahmen sie mit auf die Tanzfläche. Ach, wie süß. Kennen Sie Maria Vargas, die Schönheitskönigin? Sie hat später General Apopolopoulos geheiratet. Als sie noch 6 Filme gedreht hat, ist sie öfter bei uns auf dem Schiff gewesen. Was ist denn das für ein Quatsch? Maria hat niemals 6 Filme gedreht. Ach. Wenn ich Sie berichtigen darf, Sir, in Bikinis, Brüste und Bananen hat Maria Vargas eine Stewardess gespielt, die den ganzen Film mit nichts anderem beschäftigt war, als den oberen Teil ihrer Uniform wiederzufinden. Na und? Das war doch eine tolle Komödie, Mann. Wenn du weiter so in Unsinn redest, drehe ich dir den Hauptschalter aus. Hören Sie die Musik, Sir? Auf dem Boden des Imaginationskinos lag ein Mann und wurde von den Stromstößen, die der Transmitter durch seinen Kopf jagte, hin und her geschaukelt. Die Bilder um ihn herum wiederholten sich, wie bei einer gesprungenen Schallplatte. Hinter ihm riss ein Cowboy immer wieder seinen Revolver aus dem Halfter. Und am Horizont explodierte alle 3 Sekunden ein Eisenbahnwaggon der Union Pacific. Das Gesicht des Cowboys war zwar verwackelt, doch ich erkannte das Grinsen von Lee Marvin. Als Kind hatte ich dutzende Male gegen ihn gekämpft. Man konnte das Animationsprogramm auf 2 Spielvarianten einstellen. Entweder schoss man Lee Marvin am Ende den Kopf ab, oder Hopalong Cassidy kam in letzter Minute herangeritten, schwang sein Lasso und brachte den Cowboy nach Dodge City ins Gefängnis. Ich glaube, er ist tot, Sir. Ich wusste sofort, wer der Mann am Boden war. Die weißen Haare sahen zwar etwas gelber aus, als ich sie in Erinnerung hatte, aber die beiden verzierten Colts waren genauso blank poliert wie früher. Es ist ein Misalu-Roboter. Ich weiß. Ein Joe 2000. Die Hopalong-Cassidy-Variante. Sein Hauptkabel ist durchgeschmort. Das kann aber nicht lange her sein. Merken Sie das, Sir? Er riecht noch immer nach Belmont 220E. Ja. Wenn auch nach einem billigen Imitat. Aber was macht er hier? Warum hat man ihn an einen Transmitter angeschlossen? Vielleicht war es ja selbst. Ist doch ein schöner Tod, sich mit einem kleinen Trip ins Jenseits zu befördern. Obwohl ich mir ein anderes Programm ausgesucht hätte. Am besten das mit Esther Williams. Das hatten wir früher bei der Air Force. Man konnte wählen, ob Esther mit oder ohne Badeanzug schwimmen sollte. Nein, er kann es nicht selbst getan haben. Der Transmitter wurde durch das linke Ohr eingeführt. Das heißt, dass er direkt mit der Erinnerungsmembran verbunden ist. Das schafft niemand alleine. Nicht einmal ein Mittel. Das hat er auch nicht. Ich habe ihm geholfen. Was? Wir wirbelten herum wie die 3 Kung-Fu-Mönche, die Bobby Wong manchmal zu Hilfe ruft, wenn er in Schwierigkeiten gerät. Er wollte unbedingt noch einmal nach Texas. Das war sein letzter Wunsch. Ich hatte ihm versprochen, dass er kein Ersatzteillager werden sollte. Er wollte in Texas sterben. In seinen eigenen Stiefeln. Er stand in der Tür des Imaginationskinos und lächelte uns an wie ein Engel, der von der Milchstraße heruntergefallen war. Oh mein Gott, Sir. Es ist Dr. Bellini. Nein, er war es nicht. Ich hatte gleich von Anfang an das Gefühl, dass etwas nicht stimmte. Er sah zwar genauso aus wie auf den Schokoladenbildchen, die ich als Kind gesammelt hatte, aber gerade das machte mich misstrauisch. Sehen Sie den großen Stromgenerator? Er wirkte einfach zu perfekt. Er ist als einzige Maschine noch in Betrieb. Deshalb konnten Sie die Schlosser öffnen. Außerdem wurde der Geruch aus elektromagnetischer Salbe und Belmont 220E plötzlich so stark, dass ich beim Einatmen ein süßes Brennen auf der Zunge spürte. Aber am Ende waren wir nur noch zu zweit. Hopalong, Cassidy und ich. Aber zu zweit kann man ein so großes Schiff nicht mehr fliegen. Rudolf Valentino, Jane Mansfield, Joe 2000 und Bellini. Ich verstehe es immer noch nicht. Sie stammten alle vom selben Fließband. Sie meinen, dieses Schiff wurde nur von Misalu-Robotern gesteuert? Damals hatte der Erfolg der Vergnügungsschiffe bereits nachgelassen. Man musste sich etwas ausdenken, um die Kosten zu reduzieren. Und Misalus sind einfach billiger als Menschen. Aber warum sind Sie an Bord? Warum hat sich Bellini selbst reproduziert? Jedes Vergnügungsschiff besaß einen eigenen Bellini-Roboter. Er war die rechte Hand des Kapitäns. Der einzige Führungsroboter in der ganzen Crew. Jeder Bellini-Misalu besaß einen Chip mit den kompletten technischen Daten der Schiffe. Und hatte die Fähigkeit, sie so einzusetzen, als befände sich Bellini höchstpersönlich an Bord. Aber kommen Sie. Der Fahrstuhl wird uns direkt auf die Brücke bringen. Wir sind seit 14 Jahren, 5 Monaten und 63 Tagen unterwegs. Aber machen Sie es sich ruhig bequem, meine Herren. Es sollte eigentlich nur ein Testflug werden. Außer der Crew war niemand an Bord. Kein Personal, keine Gäste. 48 Stunden nach unserem Start erfuhren wir dann, dass die beiden Vergnügungsschiffe kollidiert waren. Der Doktor war tot. Sein Bruder hatte sich erhängt. Und Bellini Incorporated war nur noch Konkursmasse. Wir waren verzweifelt. und rechnen damit, dass man uns in unsere Einzelteile zerlegen würde. Deshalb beschlossen wir, nicht mehr zurückzufliegen. Nach und nach starb uns einer nach dem anderen weg. Peter Lorre, der Maschinist. James Cagney. Dr. Fu Manchu, unser Schiffsarzt. Wir wagten nicht mehr, irgendwo zu landen, sondern bewegten uns nur noch an den schwarzen Rändern der Galaxie oder zwischen den unbewohnten Monolithen von Sundown X. Schließlich war ich mit Hope Along Cassidy alleine. Und als wir Velmont Fair vor uns in der Dunkelheit leuchten sahen, da beschlossen wir, dass dies unser Grab werden sollte. Sind Sie nicht Rupert Smith? Der Engländer, der in den frühen Bobby Wong-Filmen den Freund von Bobby Wong gespielt hat? Nein, tut mir leid. Sie sehen genauso aus. Oh, diese blonden Haare. Und so groß und attraktiv. Ich dachte, Sie hätten jetzt eine Fernsehshow. Nein, hab ich nicht. Mein Name ist Flint Nichols, Privatdetektiv. Wir sind hier wegen eines kleinen Problems. Es geht um das Herz von Jane Mansfield. Bitte. Bitte seien Sie vorsichtig, Sir. Keine Aufregung, mein Herr. Sie wissen doch, ich besitze die gleichen technischen Fähigkeiten wie der echte Dr. Bellini. Es ist fast so, als würde er selbst operieren. Jane Mansfield lag aufgebahrt im Lagerraum der Surf and Bird und ihre linke Brust war nach oben geklappt. Schließlich konnten wir dem Bellini-Misalou verständlich machen, was wir auf dem Vergnügungsschiff gewollt hatten. Und trotz seiner Enttäuschung erklärte er sich bereit, Jane Mansfield zu untersuchen. Es ist ganz einfach. Ich bitte Sie, Sir, reißen Sie sich zusammen, bitte. Ja. Oh. Tut mir leid, nur ein kleiner Anfall. Ja, der jahrelange Mangel an Belmont 220E hat mich innerlich austrocknen lassen. Deshalb kommt es gelegentlich zu inkohärenten Kurzschlüssen. Eine halbe Stunde später lag das Herz von Jane Mansfield schwarz und eingeschmolzen vor uns. Tja, es sieht schlecht aus, meine Herren. Mehrere Module sind durchgebrannt. Außerdem haben sich die Sauerstoffkapseln verzogen. Ach, wie, Sie können es nicht reparieren? Ich fürchte, nein. Oh. Ja, nicht einmal der echte Dr. Bellini könnte hier noch etwas machen. Die einzige Rettung wäre eine Transplantation. Sie müssten das Herz gegen ein gesundes austauschen. Machst du Witze, Mann? Und wo sollen wir das jetzt herkriegen? Tja, da hätten wir auch die chinesischen Trödelhändler auf Skylark abklappern können. Nein, es gibt kaum noch Ersatzteile. Und wenn, dann sind es irgendwelche Nachbauten, die nach kurzer Zeit wieder kaputt gehen. Nun, mein Herr, ich kenne einen Misalou, der sein Herz zur Verfügung stellen würde. Wen? Mich. Sie, Sir? Ich habe sowieso nicht mehr lange zu leben. Hier, schauen Sie meine Hand an. Bald fange ich an zu pellen. Doch mein Herz funktioniert tadellos. Allerdings würde ich es nicht ganz unentgeltlich tun. Und was ist Ihr Preis? Darüber wollte ich schon die ganze Zeit mit Ihnen reden. Sie sagten doch, Sie sind ein Freund von Samuel Davidoff, oder? Ja! Okay, Jungs. Geht mit der Kamera noch einen Schritt nach rechts. Du kommst von der Seite, Bobby. Trittst dem Doktor sofort ein von Latz. Es dauerte nicht einmal 12 Stunden, um Davidoff und sein Team auf die MS Eldorado zu bringen. Zufälligerweise hatte er sich von selbst auf den Weg gemacht. Die Erinnerung an Magdalena Masowski und die wilden Stunden im Swimmingpool des Hotels Kalamazoo hatten ihn nicht mehr losgelassen. Und so beschloss er, das Ende von Mein Sarg kommt zuletzt, Teil 13, auf Velmont Fair zu drehen. Wie soll ich spielen? So ein bisschen zurückhaltend wie James Mason oder doch eher wie Vincent Price? Das ist mir doch egal. Hauptsache, Sie bleiben im Bild. Was macht meine Haut? Ist sie nicht zu hell geschminkt? Nein, alles in Ordnung. Aber fangen Sie nicht wieder an zu stottern. Ich hab keine Lust, die ganze Scheiße zweimal zu drehen. Oh, Entschuldigung, das macht die Aufregung. Ja, aber heute geht mein größter Wunsch in Erfüllung. Ich wollte schon immer in einem Bobby Wong-Film mitspielen. Auf diese Weise werde ich unsterblich. Und Sie sind sich wirklich sicher, dass Sie das ohne Gage machen? Das ist der Deal, mein Herr. Mein Herz gegen die Filmrolle. Okay, dann drehen wir jetzt. Einen Moment, Davidoff. Ja, Mignon? Irgendwie kriege ich die Geschichte nicht richtig zusammen. Ich denke, der 13. Teil handelt davon, dass Bobby Wong seinen Zwillingsbruder trifft, kurzzeitig gelähmt ist und sich in eine blonde Japanerin verliebt, die ihn von seiner Lähmung befreit. Wohl nicht das Problem. Dann schneiden wir das Ganze eben um und synchronisieren neu. Glaubst du, ich lasse mir die Gelegenheit entgehen, mit Dr. Bellini zu drehen? Auch wenn es nicht der echte ist. Das wird eine Sensation, mein Junge. Da kann ich schon jetzt mit dem Geldzählen anfangen. Oh! Ja, genau so, Bobby. Plötzlich explodierst du wie ein verdammter Ninja-Kämpfer. Ich will Ihnen nicht so viel verraten. Vielleicht haben Sie ja mein Sarg kommt zuletzt Teil 13 noch nicht gesehen. Er wurde später in den Raumhafen-Kinos ein großer Erfolg. Ich weiß, die Van-Tan-Filme des 23. Jahrhunderts werden heutzutage nicht mehr häufig gezeigt. Aber wenn Sie Glück haben, erwischen Sie vielleicht die chinesische Synchronfassung. Dann werden Sie sich allerdings über ein paar Dinge wundern. Zum Beispiel über die mehrfache Gesichtsoperation von Bobby Wongs Erzfeind Rocky Montezuma, der am Anfang aussieht wie eine blonde Japanerin und am Ende wie Dr. Bellini. Außerdem ist es etwas verwirrend, dass Bobby Wongs entführter Zwillingsbruder am Schluss gar nicht sein Bruder ist, sondern eine Reinkarnation von Rudolf Valentino. Am seltsamsten aber ist die Rückkehr des Mannes, der in Teil 7 eindeutig von einer Handgranate zerfetzt wurde. Kurz nachdem Bobby Wong Rocky Montezuma alias Dr. Bellini ins Jenseits befördert hat, taucht Rupert Smith auf und beglückwünscht Bobby zu seinem Sieg. Es sollte übrigens der letzte Auftritt von Rupert Smith in einem Bobby Wong-Film sein. Obwohl die Fans jahrelang auf ein weiteres Comeback des blonden Engländers warteten, blieb Rupert Smith für immer verschollen. Zwei Tage später saßen Spider und ich in der Hotelbar des Kalamazoos und begossen die erfolgreiche Operation mit ein paar Whisky auf Eis. Ach Mann, ich wünschte, Maria Apopulopoulos wäre auch ein Roboter gewesen. Dann hätte ich sie mir einfach unter den Arm geklemmt. Gute Arbeit, Spider. Darauf trinken wir ein. Prost, Schnüffler. Rudolf Valentino und Jane Mansfield waren wieder vereint und liefen Hand in Hand über die Strandpromenade von Vernon Fair wie zwei verliebte Teenager. Währenddessen feierten Davidov und Magdalena Masurski im Swimmingpool eine Champagnerorgie. Ihr hysterisches Geschrei hatte schon einige Rentner dazu veranlasst, das Hotel zu wechseln. Das müssen Sie sich ansehen, Sir. Es steht heute Morgen in allen Zeitungen. Bellini lebt. Hier. Hier, lesen Sie. Was? Er wurde im 77. Quadranten gesehen. Hier steht Sir. Bellinis Gesicht hat verräterische Narben. Eine Folge des Unfalls. Bei einem Misalu-Roboter aber entstehen keine Narben. Seine Haut verschmort oder platzt auf, aber sie vernarbt nicht. Diesmal ist es der echte Doktor. Warten Sie mal. Langsam verstehe ich, worauf Sie hinaus wollen. Wir müssen in den 77. Quadranten und ihn suchen, Sir. Nein. Es ist lebenswichtig, Sir. Wieso? Ich denke, das Herz Ihrer Frau ist wieder in Ordnung. Aber es kann immer wieder passieren. Wir sind eine sterbende Rasse. Heute ist es das Herz und morgen vielleicht das Referenzsystem. Solange es noch einen Funken Hoffnung gibt, dass der Doktor am Leben ist, müssen wir versuchen, ihn zu finden. Er ist der Einzige, der uns vor dem endgültigen Untergang bewahren kann. Ich fange gleich an zu weinen. Bitte, Sir. Nur noch dieses eine Mal. Auf keinen Fall. Wenn mich eine Polizeistreife erwischt, bin ich dran. Dann kriege ich 15 Jahre Strafkolonie. Herr Spider könnte uns vielleicht hinfliegen. Bin ich bescheuert? Sehe ich aus wie ein Taxifahrer? Ja, aber verstehen Sie denn nicht? Wir sind Dr. Bellinis verlorene Kinder. Wir wollen doch nur zurück zu unserem Vater. Dreimal dürfen Sie raten. Am Ende machten wir es natürlich doch. Unter seiner rauen Schale war Spider der gleiche sentimentale Idiot wie ich.